Jetzt ist die Frage dann, wie dieser Begriff auf die heutige Zeit passt. Das heißt, der Monopolkapitalismus unterscheidet sich von dem vorherigen liberalen Kapitalismus dadurch, dass eben es nicht mehr das Prinzip der freien Konkurrenz gibt. Es gibt keinen freien Markt und so weiter. Und Lenin beschreibt, dass es einen Konzentrationsprozess gibt, hier auf die Region bezogen, beschreibt Lenin die Kaserne in Fechenheim und Höchst AG oder Fahrenwerder, das ist noch in Frankfurt Höchst, eben zusammenarbeiten in einem Neckargebiet Bayer und hier. Und das so geschrieben hat, wird dann die IG Fahren AG zusammengeführt aus diesen Bestandteilen im Westen, etwas dann wieder zerschlagen wird nach 1945. Und wir haben die Finanzkrise und wie reagieren die und wie reagieren die kapitalistischen Unternehmen heutzutage? Also einerseits versuchen sie gewinnbringende Aktionen an die Peripherie zu verlagern, wo sich noch Profit erzielen lassen. Hier ist die Profitrate gegen 0% und das sogar noch darunter für einzelne Geschäftsmodelle. Oder versuchen zu konsolidieren, das werden die Finanzkrise. Jemand hat das Bleibegabe übrig gegeben, sind Normen selbst. Also ist durch diese Konzentration, ist dadurch der Imperialismusbegriff von Lenin wieder aktueller geworden. Und müssen wir häufiger in das Imperialismusbuch von Lenin schauen, also mehr als in früheren Jahren, um zu verstehen, was möglicherweise passiert. Dann mein zweiter Punkt. In dem Ankündigungstext war die Rede davon, dass der Kapitalismus die Frauen und die Kinder in Kapitalen bringt. Und jetzt wäre es reaktionär, diesen Prozess öffentlich zu machen. Aber eine dialektische Reaktion darauf würde dann auch bestehen, also die Kinder werden nicht in Kapitalen bleiben, oder wir sind heute auch im Teil der Welt nicht in Kapitalen, aber die Frauen an den Herzen zurückzuschicken wäre zu näher. Also welche Folgen des Imperialismus fortschrittlich sind und welche wieder zurückgenommen werden müssen, das ist eine Frage, die sich von Fall zu Fall stellt. Und mein dritter Punkt, es gibt eine Menge Sachen in der Welt, wo man die sehr weit weg sind und andere Sachen, die nahe sind. Sachen, die nahe sind, wo man sich fragen müsste, also wie stellt man sich dazu, wäre das, was in der Türkei und Kurdistan vor sich geht, oder jetzt noch aktueller wäre die Sache in Frankreich. Also in Frankreich gibt es noch eine Gewerkschaft, die sich jetzt hier in der Lage ist, Aktionen zu machen, die Teile der Wirtschaft darlegen. Also meine Frage wäre, wie würde das in eine weitere Sichtweise auf den Imperialismus, könnte das aus dieser Sicht begleitet werden? Jan, fängst du an? Ja, also ich glaube, das ist nicht so einfach halt zwischen den verschiedenen Bestandteilen, die der Kapitalismus produziert, einfach so zu unterscheiden, wie Lenin in dem Zitat sagt. Also das ist eine tatsächlich für die Linke äußerliche Bewegung, die dort vonstatten geht, und die Frage ist, wie wird diese Bewegung ausnutzen und über sich selbst hinaustreiben können. Sorry, wenn ich das jetzt so rauspicke, weil ich bei den vorigen Bestandteilen nicht so genau wusste, was du von mir willst. Zu Frankreich, ich glaube, also dass die Gewerkschaft dort natürlich wesentlich besser organisiert ist als in Deutschland, das der Fall ist und teilweise auch militantere Elemente, wenn man so will, hat. Dass es aber gleichzeitig noch nicht bedeutet, dass es eine Form von Klassenauseinandersetzung ist. Weil für eine Form von Klassenauseinandersetzung braucht man letztendlich einen Ausdruck, zumindest